Cranky Box, Hörspiel von Judith Herzberg, aus dem Niederländischen von Monika T. Streit. Wann reicht's? Wenn's reicht. Aber ich liebe dich. Warum denn nur? Weil und weil und weil. Das weiß ich ja und das gefällt mir nicht. Weil du das mit deinem Spatzenhirn nicht fassen kannst. Du willst eine 20 Jahre Größe, Oberweite, Taille, Hüfte, Tierlieb und Nichtraucherin. Das trifft alles auf mich zu. Ihr seid eben alle gleich. Sie geht zum Fenster und springt hinaus. Und da sprang ich aus dem Fenster. Küchenmief. Derselbe junge Mann, eine andere junge Frau. Einige Zeit später, Abend, Dämmerung. Unpraktisch eigentlich, all die verschiedenen Lampen. Warum nicht Einschalter an und aus? Das fand sie eben gemütlich. Lämpchen anknipsen, Lämpchen ausknipsen, eine nach der anderen. Ihr bedeutete das etwas. Praktisch oder unpraktisch, das war ihr egal. Also mir nicht. Und all der andere Krempel hier. Der steht uns doch nicht im Weg, unserer Beziehung. Wie wir leben zusammen, wie wir über die Vergangenheit sprechen können. Lachen manchmal schon. Darüber muss ich ganz und gar nicht lachen. Und mit all dem Plunder, wie soll ich mich denn hier zu Hause fühlen? Es ist nichts von mir dabei, nichts. Und wenn ich was an der Beleuchtung ändern will, beginnst du sofort wieder mit Geschichten über sie. Was willst du dann? Willst du, dass ich es wegwerfe? Du weißt doch, dass es ihr Zimmer war. Du weißt, dass ich sie geliebt habe. Ich bin ja bereit, alles wegzuwerfen. Aber dir ist doch wohl klar, dass ich so eine Geste für ziemlich forciert halte. Du willst gar nichts wegwerfen. Du hältst das alles absichtlich in Stand, damit ich keinen Halt bei dir finde. Du könntest immerhin versuchen, das alles gemeinsam mit mir zu verarbeiten. Natürlich habe ich mich an die Sachen hier gewöhnt. Ich habe sie geliebt. Und jetzt liebst du mich. Natürlich. Was willst du eigentlich? Was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich alles so einfach abschütteln könnte? Ich liebe dich, weil ich sie geliebt habe. Kapierst du das nicht? Das kannst du sehr hübsch erklären. Okay, dann liebe ich dich nicht. Er öffnet das Fenster und wirft in seiner Wut alles, was sich im Zimmer befindet, also auch Tisch, Stühle, Bilder, aus dem Fenster. Der Ärger geht in eine Art positiver Zusammenarbeit über, wobei die junge Frau ihm die Sachen reicht, sie noch kurz putzt, zurechtzupft und so weiter. Körperliche Anstrengung. Es klopft. Ja? Stimme des Nachbarn, hinter der Tür. Ist alles in Ordnung? Mir war, als hörte ich etwas fallen. Wenn ich etwas für Sie tun kann... Nein, danke. Nichts. Nichts. Nichts. Hörst du? Nichts interessiert mich mehr. Rein gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Dafür kann ich doch nichts. Wenn du nur etwas dafür könntest. Schweigen. Wenn dich doch nichts mehr interessiert. Warum gehst du dann nicht? Ich? Ja. Pack deinen Koffer und geh. Der junge Mann steht auf und verlässt das Zimmer. Die junge Frau klopft beim Nachbarn an die Wand. Nachbar. Ich habe gehofft, dass ihr etwas gefallen wäre. Aber es ist nichts da. Dann kann auch nichts gefallen sein. Warum haben Sie das gehofft? Wenn etwas fällt, dann kann man helfen, es aufzuheben. Dann kommt man nicht zu mir, nichts dir, nichts herein. Dann hat man was zu tun. Vor allem, wenn es in 1000 Scherben gegangen ist, dann kann man aufheben. Und während man aufhebt, kann man alles Mögliche reden. Oder wenn etwas Wichtiges gefallen ist, dann kann man darüber reden. Und man kann es wieder ganz machen. Manchmal. Auf jeden Fall versuchen, es wieder ganz zu machen. Ich habe allerlei Sorten Leim. Leimen finde ich eine gesellige Arbeit. Und reparieren. Oder man kann das eigene ausleihen, solange das andere kaputt ist. Oder man kann... Alles Mögliche kann man, wenn etwas gefallen ist. Haben Sie eine Decke? Die junge Frau wickelt sich in die Decke und legt sich auf den Fußboden. Morgen. Nachbar mit Frühstück auf einem Tablett. Klopft an und kommt ins Zimmer der jungen Frau. Oder wollen wir uns in mein Zimmer setzen? Nein, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ein Picknick. Ach, Sie wissen ja, dieses Zimmer... Ja, ich verstehe durchaus. Es ist noch ein bisschen Markus, dieses Zimmer. Bei mir herrscht ein großes Durcheinander. Ich bin im Begriff zu verreisen. Doch? Wie meinen Sie, doch? Nein, ich dachte... Nein, nichts. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Sie so plötzlich... Ich habe die Tickets schon bestellt. Und Ihre Freundin? Welche Freundin? Oh, ich dachte, der hat bestimmt eine Freundin. Gehabt. Ach ja? Ja, ja. Und jetzt nicht mehr. Ach, wissen Sie, wenn doch nur einmal jemand wie Sie meinen Weg gekreuzt hätte. Ist es nicht so? Nein, noch nie. So jemand wie Sie? Nee. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Dazu haben Sie keine Veranlassung. Nein, das ist wahr. Wenn ich nur mal einer Frau begegnet wäre, die vernünftig ist. Ich jedenfalls bin nicht vernünftig. Sie? Doch, doch. Sie sind die Vernunft in Person. Ich beobachte Sie. Schon wochenlang. Sie haben keine Ahnung, wie unvernünftig Frauen sein können. Habgierig, eifersüchtig. So bin ich auch. Sie? Nein. Sie sind anders. Ich fahre weg. Wo fahren Sie hin? Ich verreise. Weg. Weg von diesem ewigen Gesuche. Ich finde nicht den richtigen Dreh. Glauben Sie, dass Sie ihn dann irgendwo anders finden? Wen? Na, Ihren Dreh. Ja, natürlich. Wenn ich ihn hier nicht finden kann, dann kann ich also... Naja, ich gehe. Häuslich. Meine Frau... Aber nein, damit will ich Sie nicht belästigen. Legen Sie die Füße nur auf den Tisch. Das sollte ich mir zu Hause mal erlauben. Zu Hause? Ich fühle mich zu Hause, nicht zu Hause. Nein? Ach, hätte ich nur... Junge Frau stellt Musik an. Wäre ich nur... Wie soll das werden? Ich halte es jetzt schon kaum noch aus. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, später. Jeden Abend mit ihr allein. Tag ein, Tag aus. Wie viele Kinder haben Sie? Wir haben noch keine Kinder. Die junge Frau setzt ihm ein Glas Wein, ein Glas Bier... Ein Glas Limonade, ein Glas Tee, eine Tasse Kaffee, ein Glas Schnaps vor. Ich muss nach Hause. Es ist erst 8 Uhr. Oh je. Nein, was sage ich da? 6 Uhr. Dann muss ich unbedingt nach Hause. Dann komme ich gerade noch rechtzeitig. Rechtzeitig? Ja. Ich muss nämlich heute Abend nochmal weg. Ach, ach. Immer auf Trab. Immer auf Trab. Ach, immer auf Trab. Immer auf Trab. Als er weg ist, kippt sie alle Getränke zusammen und gießt damit die Blumen. Sitzt am Tisch, zeichnet Herzen mit Pfeilen. Eine junge Frau kommt herein, mit Blumen in der Hand. Ich komme die Miete bezahlen. Ja. Umarmung. Was ist? Und kündigen. Das ist ein kleines Abschiedsgeschenk. Abschied? Ja, ich ziehe aus. Aus? Ja, aus. Das geht nicht, warum? Ich muss hier weg. Das geht doch nicht. Das musst du, das kannst du nicht machen. Das musst du vorher ankündigen. Ich kündige es doch vorher an. Heute ist der erste, ich bezahle noch einen Monat. Nein, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das kannst du nicht machen, ich ohne dich. Dann kann ich ja auch nicht bleiben. Du kannst doch an jemand anders vermieten. Nein, das kann ich nicht. Das weißt du genau. Und du hättest doch was sagen, dir etwas anmerken lassen können. Herrgott nochmal, wir begegnen uns so oft. Wir sehen uns dauernd und jetzt auf einmal... Du findest schon jemand anders. Nein. Nein? Nein, das ist mir unheimlich. Eine fremde Person im Haus. Jemand, den ich nicht kenne. Unheimlich. Ich wusste nicht, dass du Angst vor Menschen hast. Ja. Ach ja. Ja, ja, das habe ich. Ich habe Angst vor Menschen. Hier allein zu wohnen, das traue ich mich nicht. Was ist denn los? Warum willst du weg? Nur so. Sag es. Sag mir, warum du weg willst. Nein, ich kann es nicht sagen. Du musst es sagen. Du kannst mich nicht so im Stich lassen. So plötzlich. Dann denke ich... Kannst du mich nicht ausstehen oder so? Nein, das ist es nicht. Ganz und gar nicht. Aber hier wohnt doch sonst niemand. Was ist es dann? Warum willst du von mir weg? Es heißt doch nicht unbedingt, dass man jemanden nicht ausstehen kann, wenn man von ihm weg will. Was dann? Dann würde ich dir ja keine Blumen bringen. Sieh dir doch die Farbe an. Das ist wahr. Ja. Aber was dann? Was ist es dann? Wirklich, ich will hier nicht ohne dich leben. Ich finde dich wahnsinnig nett. Was denn? Ich fände es scheußlich, wenn du ausziehen würdest. Warum denn? Weil... Gott, ich fange an, etwas zu denken. Ich wage nicht, es auszusprechen, wenn es nämlich nicht so ist. Was denn? Steht auf. Warum hast du immer so viele junge Männer auf deinem Zimmer? Ich habe nicht so viele junge Männer auf meinem Zimmer. Was poltert dann so auf der Treppe? Bleiben sie denn nicht über Nacht? Rein geschäftlich. Ich weiß es nicht. Um zu triezen, glaube ich. Und du, warum hast du all die jungen Männer? Auch um zu triezen. Um dich zu triezen. Sie fallen sich in die Arme. Scheuerlappen. Ich hab dir etwas mitgebracht. Irgendein großes, graues Paket. Für mich? Ja, na klar, für dich. Oh, das bin ich nicht gewöhnt. Entschuldige. Ich wollte dich mal richtig in Ekstase versetzen. Womit habe ich das verdient? Einfach so. Ich verstehe nicht, was du an mir findest. Sieh dir das an. Zeigt ihm Falten, Quabben, harte Ellbogen oder dergleichen. Na und? Das weiß ich doch. Es wird aber immer schlimmer. Das ist die Natur. Ja, aber manche Leute haben dafür was anderes. Die können was. Geige spielen oder so. Oder sie sind fröhlich und witzig. Oder sie sind geistreich. Oder sie sind intelligent. Oder was auch immer. Aber ich kann nichts. Ich bin nichts. Ich bin so eine Art... Scheuerlappen. Na, na, ein Scheuerlappen. Etwa nicht? Ein Scheuerlappen. Etwa nicht? Nein. Ein Scheuerlappen, so kann man das doch wirklich nicht nennen. Ja, du hast etwas... Etwas was? Ja, wie soll ich sagen? Sag's nur. Nein, kein Scheuerlappen. Ich finde schon. Ich finde, ich habe was Klebriges. Ich lasse mich hängen. Ich mache nie was. Ich liege nur herum. Aber ein Scheuerlappen... Meinst du... Wie meinst du das? Nein. Du bist vielmehr ein kleines... Kleines? Na ja. Du sagst doch selbst, dass du nicht so viel machst. Ich? Ich nicht viel machen? Und dass du ein bisschen... Dass du ein ganz klein bisschen fühlst, wie du... Verwelkst. Verwelkst? Oh, wie gemein du bist. Oh, wie gemein. Solche Sachen hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und dann auch noch mit Geschenken ankommen. Der junge Mann bleibt fassungslos allein. Suppe. Der junge Mann aus der vorigen Szene und eine junge Frau essen Suppe. Die Frau ist sehr dunkel, aus Afrika oder so. Der junge Mann ist hellblond. Wie wunderbar du kochst, Schatz. Ganz anders als sie. Findest du? Mir liegt ein köstliches Ja auf der Zunge. Ich tue mein Bestes. Ich probiere jeden Tag etwas anderes. Sonst wird er so eintönig. Ich hasse das Eintönige. Darum eben. Ein Haar. Ein Haar? Pfui! Das kann man wohl sagen. Und obendrein ein schwarzes Haar. Logisch. Wieso? Wieso was? Wieso logisch? Na, wenn ich koche, dann fallen meine Haare ins Essen. Ja, deshalb finde ich es ebenso befremdend, dass es schwarz ist. Ich finde schwarz immer befremdend. Nichts für mich. Wie nett von dir. Wieso? Daraus brauchst du dir doch nichts zu machen. Wir brauchen doch mit schwarzen Menschen nichts zu tun zu haben, wenn wir nicht wollen. Auf der Straße, ja, auf der Straße lässt sich's nicht vermeiden. Aber in der Wohnung? Wir brauchen sie ja nicht in die Wohnung zu holen. Soll das ein Witz sein oder bist du blind? Wie viele Finger halte ich hoch? 4. Junge Frau, erleichtert. Ein Glück. Ich weiß nie, was ich zu Ihnen sagen soll. Es ist, als spreche man verschiedene Sprachen. Man spricht die Worte zwar aus, aber sie werden anders aufgefasst. Ich habe nichts gegen Sie, aber Sie sind fremd. Sie bleiben fremd. Sie? Von wem sprichst du? Noch immer über schwarzes Haar. Genug, genug. Lass uns davon aufhören. Aber... Ja? Schau mich mal an. Ja, Schatz? Siehst du nichts? Hast du ein neues Kleid an? Schwarz, schwarz, schwarz. Ach, Schatz. Du brauchst dich doch nicht so aufzuregen. Nun komm, reg dich nicht so auf. Und was ist mit der grünen Bluse? Quatsch, grüne Bluse. Die hab ich dir gekauft, weil sie so schön zu deinem blonden Haar passt, nicht wahr? Hellgrün passt schön zu blond. Es passt auch zu schwarz. Und unsere Wanderungen? Wandern durch die Kornfelder? Mohnblumen pflücken? Das macht man doch nur, wenn man blond ist. Und als wir im Wald schliefen, unter der großen Eiche, glaubst du, dass man mit schwarzem Haar... Sieh mich doch an! Ich weiß, Schätzchen, ich weiß. Aber die Gedichte, die ich für dich abgeschrieben habe. Die junge Frau packt ihre Sachen. Warum denn auf einmal so impulsiv? Gar nicht mehr meine Nana. Schweigen. Wenn ich sehe, wie du dich aufführst. Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Du bist... Es ist, als wärst du eine... Wenn ich dich so sehe, sieht es tatsächlich aus, als hättest du schwarzes Haar. Ja, dann ist es wohl besser, wenn du gehst. Das hätte ja nie was werden können. Oder doch? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das Schlimmste ist, dass ich auf diese Art dahinter kommen musste. Briefe. Ich habe heute erst 2 Briefe von dir bekommen. Na und? Früher da hast du mir jeden Tag mindestens 3 geschrieben. Liebst du mich nicht mehr so sehr? Hast du im Briefkasten nachgeschaut? Noch nicht, das stimmt. Die Frau geht zum Briefkasten. Ja, du hast recht. Ein Brief. Von mir? Nein, nicht von dir. Von wem? Nicht so ungeduldig. Darf ich mich auf deinen Schoß setzen? Sie steckt den Daumen in den Mund, zufrieden, wirft den Umschlag in den Papierkorb, macht es sich auf seinem Schoß bequem, um den Brief zu lesen. So, so. Als der Mann mitlesen will, dreht sie sich so um, dass das nicht geht. Wir sehen auf dem Briefbogen Unzutreffendes bitte streichen. Es ist mir, ehrlich gesagt, gar nicht angenehm. Eifersüchtig? Eifersüchtig nicht, aber ich finde es auch nicht nett von dir. Sieh dich vor, sonst verlierst du den Sinn für das rechte Maß. Ich glaube eher, dass du... Ich finde, das ist nicht nötig. Ich bekomme einen Brief, ich habe ihn nicht geschrieben. Nein, das ist es ja eben. Jemand hat ihn geschrieben und ich finde das ziemlich überflüssig. Na, du hast es nötig. Wenn du mir noch regelmäßig schreiben würdest. Wenn du nicht mehr spontan bist, dann muss ich ja wohl. Oh, das ist doch ganz normal, dass man nach so vielen Jahren... Also, das kann man doch überall lesen. Wie dunkel es auf einmal wird. Darf ich jetzt lesen, was er schreibt? Nein. Ich brauche doch auch meine Freiräume. Dann gehe ich ein Stück spazieren. Das geht nicht, weil ich ein Stück spazieren gehe. Dann gehen wir doch gemeinsam ein Stück spazieren. Nein, ich möchte gern allein ein Stück spazieren gehen. Du hast so eine gebieterische Art. Sie öffnet ihre Tasche. Deine Briefe, die nehme ich wohl besser nicht mit. Wirft sie in den Papierkorb, geht, kommt sofort wieder zurück. Seine Adresse. Holt den Papierkorb wieder zum Vorschein, der jetzt auf einmal bis zum Rand mit weggeworfenen Briefen gefüllt ist. Die Briefe bewegen sich. Hallo? Ist da jemand? Zieht demonstrativ Brief nach Brief heraus. Der Mann schaut zu, bis sie den Umschlag gefunden hat. Zieh deine Sachen aus. Zieh deine Sachen aus, sag ich. Aber das ist alles, was ich habe. Ich habe hier sonst nichts zum Anziehen. Der Mann zieht sich gehorsam ganz und gar aus, geht mit überm Arm gefalteten Kleidern hinaus. Misstrauen. Hallo? Bist du zu Hause? Natürlich. Für dich immer. Wieso immer? Na eben immer. Immer. Wieso für mich? Na nur so. Für mich immer. Das begreife ich nicht. Wirklich nicht. Nun ja, damit ist nichts Böses gemeint. Entschuldige, dass ich so misstrauisch bin. Das tut mir leid. Ach, das verstehe ich recht gut. Ja? Ja, jedenfalls, ja, ich glaube schon, ja. Gut, dann erklär's mir mal. Dass du misstrauisch bist? Findest du mich misstrauisch? Nein, nicht besonders. Warum druckst du dann so rum? Ich druckse nicht herum. Sag doch einfach, dass es dir nicht passt, wenn es dir nicht passt. Aber es passt mir ja wirklich. Es passt mir sehr gut. So ist das immer. Wenn es doch bloß mal jemanden gäbe, der einfach rundheraus sagt, nein, es passt mir nicht. Oh, wie ängstlich sie alle sind. Ängstlich? Ja. Wieso ängstlich? Du würdest es nicht wagen, mir etwas abzuschlagen. Doch, doch, durchaus. Gut. Dann mach es mal. Warum sollte ich? Ich wüsste nicht, was. Gut. Mal angenommen, ich möchte dieses Zimmer gern haben. Möchtest du dieses Zimmer haben? Nein. Siehst du, da geht's schon los. Ich will es überhaupt nicht haben. Ich will hier gar nicht raus. Ich will es auch gar nicht haben. Oh, ein Glück. Siehst du? Siehst du wohl, dass du schon bereit warst, es an mich abzutreten? Mensch, sei nicht so schwierig. Komm, setz dich, mach's dir bequem. Wie gemütlich. Erzählen Sie. Ich warne Sie. Es ist eine eintönige Geschichte. Dann wird es ja höchste Zeit, dass sich das ändert. Ich fühle mich schrecklich im Stich gelassen. Wieso? Bitte, erzählen Sie. Alle meine Freundinnen sind gestorben. Och, Sie armer Kerl. Da kann ich mir vorstellen, dass Sie sich im Stich gelassen fühlen. Auf eine schreckliche Weise. Wie denn? Auf eine schreckliche Weise. Ach, das ist Zufall. Dafür konnten Sie nichts. Ich weiß nicht, ob ich... Ach, was? Aus dem Gerede darf man sich nichts machen. Heutzutage denkt ja jeder, alles sei seine Schuld. Dabei haben gerade Sie so etwas absolut Reines, so etwas Gutes. Aber ich... Unsinn. Ich glaube kein Wort. Sie sind ein lieber Mensch. Und damit basta. Aber etwas in mir, etwas, das ich nicht in der Gewalt habe. Psychologie. Wenn Sie mir doch nur einmal zuhören würden, dann könnte ich vielleicht... Vielleicht hilft mir das. Zuhören. Ich höre doch zu. Nun, meine vorige Freundin... Pfui Teufel. Meine vorige Freundin... Solche Reden will ich nicht hören. In diesem Haus dulde ich keine liederlichen Äußerungen. Bilden Sie sich ja nicht ein, Sie könnten hier Ihren Schmutz loswerden. Gehen Sie auf die Straße mit Ihren unanständigen Reden. Da gehört einer wie Sie hin. Auf die Straße, sage ich. Und lassen Sie anständige Leute in Ruhe. Besuch. Das Zimmer ist völlig dunkel und altmodisch eingerichtet, mit rotem Brokat ausgeschlagen. Ein antikes silbernes Teeservice. Die Frau hat Besuch. Erst später sehen wir auch den Ehemann, der an der Wand hängt. Ja, hübsch, nicht? Die ist noch von meiner Urgroßmutter. Ich liebe Antiquitäten. Sie haben so viel Atmosphäre, nicht? Ach, ich glaube, die Atmosphäre bestimmt man selbst. Mit modernen Tässchen wäre es bei Ihnen ganz sicher auch sehr gemütlich. Danke. Da bin ich ganz sicher. Die Wärme, die ein Mensch ausstrahlen kann. Glauben Sie? Und wenn Sie auf einer Eisscholle im Polarmeer treiben würden, selbst dann noch. Ich bin manchmal so unsicher. Das ist mir nie aufgefallen. Innerlich. Warten Sie nur, bis Sie mich besser kennen. Besucher entdeckt den Ehemann. Nanu? Was? Wer ist das? Mein Mann. Aber warum hängt er an der Wand? So gibt er sich gern. Aber möchte er... Wendet sich an den Ehemann. Möchten Sie auch eine Tasse Tee? Ach, wenn er in so einer Stimmung ist, brauchen Sie keine Antwort zu erwarten. Aber Verschluckt sich. Was will er damit sagen? Er sagt, dass er nichts mehr zu sagen hat. Darum benimmt er sich so ostentativ. Ein lebender Vorwurf, sagt er. Oh je. Wo ist denn hier der Ausgang? Die Tür? Die nehme ich so lange weg. Wenn Besuch da ist, muss die Tür so lange aus dem Zimmer. Ich finde das so ungastlich. Als wolle man sie sofort wieder weghaben. Als könnte man jeden Augenblick sagen, da ist die Tür. Unhöflich finde ich das. Aber ich möchte sie hier nicht festhalten. Ich finde das greulich und graulich, greulich, grausig, grausam. Mein Herr... Sie brauchen sich seinetwegen nicht zu genieren. Er... Darauf kann ich doch keine Rücksicht nehmen. Nein, aber es gibt diesem Raum doch etwas Gruseliges. Etwas... Sind Sie sicher, dass er noch lebt? Er glaubt nicht an die Sterblichkeit. Jedenfalls nicht an seine eigene. Der Ehemann steigt langsam von der Wand, macht ein paar tiefe Kniebeugen, weil er steif geworden ist, nimmt eine Pistole aus einer Schublade und geht auf den Besucher zu. Zielt, schießt, fällt selbst um. Ach, immer dasselbe. Er erschreckt sich zu Tode von dem Knall. Kommen Sie, helfen Sie mir mal. Gemeinsam legen sie den Ehemann aufs Sofa. Wollen wir zusammen irgendwo ein Schnäpschen trinken gehen? Sie sind bestimmt erschrocken. Sie drückt auf einen Knopf, worauf die Tür wieder erscheint, gibt dem Ehemann einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Ist doch aufregend, nicht? Es gibt nur eins, wovor ich Angst habe. Dass nämlich der Tag kommt, an dem ich Menschen nicht mehr so zu fesseln vermag. Horst, der Ehemann aus der vorigen Szene, auf dem Sofa, kommt zu sich, streicht sich die Federn glatt, will gerade aufstehen, als es klopft. Der junge Mann aus der ersten Szene kommt herein. Oh, Verzeihung, entschuldigen Sie bitte. Aber nicht doch. Kommen Sie herein. Wie ich sehe, ruhen Sie sich gerade aus. Bin völlig ausgeruht. Ein paar Minuten mit sich allein und man ist wieder ganz der Alte. Wie sind Sie hier hereingekommen? Ich habe früher hier gewohnt. Ich habe den Schlüssel noch. Ich wollte mal schauen, ob vielleicht Post für mich gekommen ist. Wie ist Ihr Name? Wir haben hier nämlich einen ganzen Stapel Post. Die Leute hinterlassen keine Adresse mehr. Masern. Ehemann beginnt, einen enormen Stapel Post durchzuwühlen. Das muss schon eine ganze Zeit her sein. Ich habe mein Zeitgefühl ein bisschen verloren. Nach all der Zeit. Die Zeit ist alles, was wir haben. Ich will Sie nicht mit meinen Theorien langweilen, aber... Nein, keine Post für Sie. Ich würde gern in einem dichten grünen Wald wandern. Ehemann, hoffnungsvoll. Ja? Nein. Nein? Nein, absolut nicht. Wie hast du dir denn das vorgestellt? Wie hast du dir das, wenn ich fragen darf, hier alles vorgestellt? Was? Jetzt erzähl mir mal, wie du dir das alles vorgestellt hast. Dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. So wie es jetzt ist, kapiere ich gar nichts mehr. Kapierst du? Was? Das alles. Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Junger Mann beginnt wütend und physisch aggressiv zu werden. Dann will ich dir mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Zum Beispiel, was machst du hier? Was hast du in meinem Zimmer verloren? Wie soll ich das bloß wieder hinkriegen? Verzweifelt und drohend. Hä? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hinkriegen? Zisch ab! Verpiss dich! Raus hier! Los! Wir hören den Ehemann holter die Polter die Treppe hinunterfallen. Wenn Liebe wirklich siegte, wenn Liebe Macht wäre, wenn ich sie mit meiner Liebe hierher zurückbringen könnte. Die junge Frau aus der ersten Szene schwebt ins Zimmer. Oder auch nicht. Sie hörten Cranky Box, Hörspiel von Judith Herzberg, aus dem Niederländischen von Monika T. Es sprachen Dagmar Kassel, Susanne Evers, Eva Garg, Almut Henkel, Nana Kamani, Marianne Moser, Caroline Peters, Hanna Schröder, Marianne Weber-Riedl. Gunter Krämer, Ulrich Gall, Jochen Ganser, Heinrich Gieskes, Wolfgang Harrer, Thomas Hübner, Thomas Lang, Ole Puppe, Markus Reinhardt, Bertolt Tötzke. Ton und Technik Werner Klein und Annette Matteis. Regieassistenz Monika Schubert. Regie Heidrun Nass. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1994.